Manche kranke Leute haben damit wohl ein Problem. Doch ich kann morgens ohne Wein leider nicht aufstehen, geschweige denn rausgehen oder aufnehmen. Ist der teure Alt, wer muss den billigen in Kauf nehmen? Morgens eine Flasche Wein, das kann ab und zu schon sein. Aber nein, es ist unmöglich, dass die Flasche dann zu bleibt. Und wenn sie dann erscheint, hol ich mir schnell eine neue. Kurz nach draußen, ich denk, krass, es ist hell heute. Ich hab gute Beute, bring den Jäger schnell ins Kühlfach. Trink zu viel und muss aufpassen, weil ich öfter in der Tür krach. Viel zu satt und zu betrunken, alles ist viel zu weit weg. Meine Betthöhle, mein Studio und mein Altversteck. Auch mein Handy sagt mir jetzt, es wird langsam Zeit fürs Bett. Saufen bis zum Schluss, check, es ist real, was ich rap. Und auch wenn sich jedes Wochenende dann mein Geldbeutel bedankt, Jägermeister Wodka, ich sag nur Gott sei Dank. Es geht um Saufen, jeden Tag nur Saufen. Vielleicht mal ein Rauchen, nee Mann, jeden Tag Saufen, Saufen. Es geht um Saufen, jeden Tag nur Saufen. Vielleicht mal einen rauchen, nee Mann, scheiß drauf, es geht um Saufen. Jägermeister pur um 3 ist kein Problem. Ich seh nur Probleme, wenn ich morgens keine Droge nehm. Trink hier, trink da, trink so gut wie jeden Tag. Kiff hier, kiff da, fick die Wasser gegen Hamm. 5,0% Bier aus der Dose. Gib n Fick auf Spielplatz oder Loge. Ich bin immer am Drehen wie Breakdance. Immer fresh gekleidet, scheiß auf deine Fake-Vans. Nah, Mix, halb Gott wie Percy. High unterwegs wie T.I. No Mercy. Heute wird gesoffen, denn der Tag ist noch jung. Man muss die Zeit nutzen, Alkohol ohne Grund. Ich bin am Pumpen wie Hebeanlagen. Ich meine, ich trainieren, ich pump den Cremas jeden Abend. Und mit Zufriedenheit kann ich jetzt sagen, Text fertig, J bauen und danach baden. Es geht um Saufen, jeden Tag nur Saufen. Vielleicht mal einen rauchen, nee Mann, jeden Tag Saufen, Saufen. Es geht um Saufen, jeden Tag nur Saufen. Vielleicht mal einen rauchen, nee Mann, scheiß drauf, es geht um Saufen.